Meine Zuhörer, die enorme Spannung in diesem berühmten Orchesterstück von Ravel, dem Bolero, die man immer wieder verwundert an sich selbst erfährt, resultiert aus dem Kontrast von Primitivität und Raffinesse. Ja, diese artikuliert sich gerade an jener. Es fasziniert das Vexierspiel des Immergleichen, einer einzigen, wie zeitlosen Tanzgeste, die sich dennoch verändert, entwickelt und uns zuletzt aufs Bedrohlichste übermannt. Dasselbe, immer anders, ist die Formel auch dieser Musik, aber nicht als ihr innerstes Geheimnis, sondern als ihr unentwegt proklamiertes Motto. Wie in aller spanischen Folklore durchdringen sich hier Ost und West, Arabisch, das ja in der spanischen Geschichte eine entscheidende Rolle spielt, und Romanisch, uralt und neu. Der Bolero, Erfindung eines am Ende des 18. Jahrhunderts wirkenden Tanzmeisters im Rahmen folkloristischer Vorbilder, wurde zeitweise Modetanz in Spanien und scheint als spanische Spezialität auch im übrigen Europa sehr fasziniert zu haben. Das, was den Siegeszug des Ravelschen Bolero über die Welt ermöglichte, war wohl vor allem die Betonung der magischen Funktion der Musik, wie sie, wenn auch in anderer Weise, in Stravinskys Sacre zum Beispiel auch wirkt. Musik als Beschwörung, als Zauberei, ja, als Hypnose, das war in der europäischen Musik zwar unterdrückt gewesen, aber doch eine nicht ganz vergessene Kraft in ihrer Tiefe, wie man unter anderem an der unvergleichlichen Wirkung Paganinis erkennen kann. Diese Magie wird durchs arabische Element in Ravels Bolero neu aktualisiert. Hat das Stück einmal begonnen, so wird der Hörer wie verzaubert und vermag, dem unablässigen Kreisen nicht mehr zu entkommen, bis zuletzt die Musik selbst den Kreis sprengt und gleichsam katastrophal aus dem Gleis gerät. Die immer dringlicher beschwörende Geste des Stücks, im Grunde sein einziger Inhalt, war auf den alten, kurzdauernden Schallplatten nicht zu reproduzieren. Denn noch desillusionierender und komischer als bei anderer Musik wirkte der Moment, in dem man die Platte drehen musste, obwohl das natürlich auf den Zäsuren geschah. Eben diese aber sollen den unwiderstehlichen Strom des Ganzen keineswegs unterbrechen und den Hörer keinen Augenblick entlassen. Wie das Werk stilistisch in der Begegnung europäisch-arabisch steht, so zeigt es auch extreme innere Kontraste, die seine Hochspannung bedingen. Es dürfte kein zweites musikalisches Kunstwerk geben, das 326 Takte lang nur auf den Bässen C und G verharrt, um im 327. Takt jählings nach E und H überzukippen und kaum wieder in der ursprünglichen Lage dies Ereignis nochmals im vorletzten Takt durch den Bass F zu überbieten, der im Grunde nichts anderes ist als eine simple Moll-Subdominante. Also eine extreme harmonische Ökonomie. rhythmische Grundschwingung in jedem Takt bis zum 326. ist C 2 Viertel und G 1 Viertel. Darüber baut sich ein Rhythmus, der in jedem zweiten Takt auf dem letzten Viertel 2 Achtel bringt. Eine Zweitakteinheit also. Dieser Grund wird durch den eigentlichen komplizierteren Bolero-Rhythmus überlagert, der aus Achteln und Sechzehntel Triolen besteht und sich im zweiten Takt jeweils verdichtet. So ist dieser Rhythmus, der bis zuletzt niemals aussetzt und überdies zwischen den Melodiestrophen in immer wachsender Klanggestalt allein auftritt, selber schon mehrschichtig, rhythmisch polyphon. Und manches spricht dafür, dass die nahezu hypnotische Wirkung des Stücks vor allem von der tiefsten rhythmischen Schicht, dem wie zeitlosen und unveränderlichen Grundschlag, herrührt. Obwohl das Stück sich in der Zeit gewaltig entwickelt, hat es doch einen gleichsam zeitlosen Kern. Den stärksten Kontrast zu dieser rhythmisch-harmonischen Grundschicht bilden die beiden Strophen der Tanzmelodie. Gegen die Eintönigkeit dort entwickelt sich eine Vielfalt melodisch-rhythmischer Impulse hier. Überall widerspricht diese erstaunliche Melodie dem Tanzrhythmus und fügt sich ihm niemals. In ihrer stolzen und freien Unbeirrtheit ist sie wohl ein Bild jener Fassung, die andere Völker am feurigen spanischen Temperament so sehr bewundern. In diesem Tanz ist Unbeugsamkeit dargestellt, die sich lieber vernichten lässt, als sich zu unterwerfen. Die melodisch-rhythmische Freiheit zeigt sich gleich im ersten Melodieteil vor allem im Widerspruch gegen das Taktmaß. Denn immer wieder und unregelmäßig wechselt die Melodie zwischen 2 und 3 Takt. Zum Beispiel 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Die langen Noten zeigen dabei die Neigung der Melodie, überhaupt aus jedem Metrum auszubrechen. Stellen wir uns etwa die Melodie einstimmig vor, was ja ihrer Natur durchaus entspreche, so hätten wir an diesen Stellen eine Art Fermaten. Im zweiten Teil der Melodie steigert sich ihre Freiheitsgeste in ganz ungeahnter Weise. Auf dem Höhepunkt bricht der Tanz zum Sprachlichen durch, einem klagenden, ja fast anklagenden Rufen auf einem Ton, nämlich des, das gewissermaßen nur mit Gewalt vom Metrum überhaupt noch zu bändigen ist. Danach wendet sich die melodische Linie in die Tiefe mit einer zugleich ergebenen und stolzen Geste. Wenn der Philosoph Hegel einmal schrieb, dass sich in der Kunst das Bewusstsein von Nöten artikuliere, so erscheint hinter dieser Stelle nicht so sehr subjektive Trauer, sondern die Stimmen kollektiven Leidens aus langer geschichtlicher und vorgeschichtlicher Vergangenheit. Die Struktur des Ganzen ist dagegen wiederum sehr einfach. In ihren zwei Teilen, die jeweils wiederholt werden, erscheint die Melodie unvariiert, aber in stets neuer Instrumentierung, in insgesamt 4 Auftritten. Beim 5. Mal fallen dann plötzlich die beiden Wiederholungen fort und dadurch entsteht Gefälle, eine Art formales Accelerando. Und das so gefasst hinabsteigende Melodieende bricht plötzlich ab, bevor das Ganze nach E-Dur umschlägt. Am Ende zerspringt die Melodiegestalt in Scherben. Der Tanzrhythmus triumphiert aber nur momentweise über die Glissando-Posaunenschreie dieses melodischen Untergangs, nämlich bis der vorletzte Takt des Stückes auch noch den Bolero-Rhythmus, wie er doch 338 Takte ausnahmslos herrschte, vernichtet. Allein durch seinen Kontrast wirkt der 339. Takt, obwohl rhythmisch durchaus geordnet, als Chaos. Das Spiel des Ganzen, das erbitterte Kampfspiel zwischen dem Grundrhythmus und der Melodie, endet nicht im Triumph des einen über das andere, sondern bleibt offen. Beides muss hinab. Durchs ganze Stück legitimiert sich der Anspruch beider Sphären. Ravel zeigt unbestechlich und in äußerster Konsequenz, dass ihre Versöhnung aussteht. Das ist die künstlerische Wahrheit dieses Stücks und ihr muss der Interpret sich stellen. Hören Sie nun zunächst einen größeren Teil des Bolero von Ravel, gespielt vom Orchestre de Paris unter Charles Münch. Sie hörten einen Ausschnitt aus Ravels Bolero in einer Aufnahme mit dem Orchestre de Paris unter Charles Münch. Die Tatsache, dass das Stück 1932 von Ravel selbst dirigiert aufgenommen wurde, scheint verheißungsvoll. Aber diese historische Aufnahme hat für uns nicht viel Aktualität. Und es ist schwer zu entscheiden, einen wie großen Anteil die unvollkommene Technik an dieser im Ganzen heute enttäuschenden Interpretation hat. Ravels Zeit ist eben nicht mehr unsere Zeit. Es klingt heute anders. Das ist das Erste. Und weiter. Es ist bekannt, dass Ravel nicht gern dirigierte. Komponieren und interpretieren, das heißt vermitteln, sind eben gänzlich verschiedene Perspektiven und kommen selten in einer Person ideal zusammen. Keineswegs ist ja der Komponist der authentische Interpret, sondern nur einer, wenngleich natürlich sehr wichtiger, unter vielen. Interessant ist, wie laut und genau bei Ravel selbst der Grundrhythmus in all seinen drei Schichten am Beginn erscheint. Ravel lässt dann das Stück sachlich ablaufen, ohne eigentlich auf die Überraschungen der Sache zu warten. Es fehlt jedes Passionato und recht merkwürdig und vielleicht nicht ganz ohne Absicht, gerät das Stück in eine Sphäre wie in Brecht-Weils Dreigroschenoper, klingt wie vernutzt und drehorgelhaft. Die eigentümliche Beziehung zur, wenn man so sagen will, unteren Musiksphäre wird besonders an jener Stelle deutlich, wo Ravel Bindebögen bei den Posaunen als Glissandi ausführen lässt. Das kann kaum ohne seine Zustimmung geschehen sein, steht aber so wohl nicht im Text. Fraglich bleibt, ob der Klang dieser alten Aufnahme und der eigentümlich maschinenhafte Rhythmus nur als Unvollkommenheit aufzufassen ist oder nicht doch in seiner Trübe als besonderer Ausdruck gelten kann. Von den abgehörten Aufnahmen führten die von Charles Münch und Sergio Celibidache am weitesten in die Tiefen des Werks. Münch lässt gleichmütig beginnen. Die Flöte tritt sanft und legato hervor, als fertige Tanzgestalt, fraglos. Tilly Bidake mit dem Radiosymphonieorchester Stuttgart verlangt von seinen Instrumentalisten fast Unmögliches, nämlich, dass sie wie aus dem Nichts Rhythmus und Melodie entstehen lassen sollen. So ist der Anfang kaum zu hören und die Flöte spielt, als wagte sie kaum anzusetzen, zuweilen wie flackernd oder zögernd im Ton. Der Anfang wirkt auf diese Weise viel weniger perfektioniert als bei Münch. Aber gerade in diesem Ansatz für mein Empfinden ganz unvergleichlich. Denn hier ist nichts retuschiert, sondern ein Moment eines Anhebens aufbewahrt, das seiner selbst noch nicht sicher ist. Der Beginn erscheint wie eine Frage. Bei Münch geht es auch weiterhin gleichsam stabil zu. Das Ganze geht seinen schönen und kräftigen Gang. Dagegen erscheinen die Melodieinstrumente bei Tilly Bidake wie erwachende Individualitäten, wie wir später hören werden, die nach Freiheit vom Grundrhythmus streben. Etwas wie die alte Magie der Musikinstrumente wird bei ihm wieder lebendig. Die Melodie erscheint zuerst in der Flöte, dann in der Klarinette, ihr zweiter Teil im Fagott und in der hohen Klarinette. Später folgen Kombinationen zu zweit und zu mehreren. Die Instrumentation ist hier nichts Äußerliches, sondern gleichsam Klangkomposition, was in diesem Rahmen leider nicht genau gezeigt werden kann. Eine der eindrucksvollsten Stellen ist der Beginn der dritten Melodiestrophe. Hier führt das Horn in C-Dur, begleitet von Flöten, die leiser in E- und G-Dur spielen, sogenannten Mixturstimmen. Bei Münch hören wir integrierten Klang. Die anderen Instrumente wirken nur als ganz leichte Beimischungen zum mezzoforte Hornklang. Thank you. Viel weniger als Münch geht Celibidache auf Klangsynthese aus. Bei ihm führen sogar die leisen Mixturstimmen eine Art Eigenleben. Fast stellen sie den Klang des Horns in Frage. Wenn dann später die melodischen Instrumentalchöre einsetzen, dann wird das verschiedene Verhältnis immer deutlicher, indem Münch und Celibidache den Grundkontrast von vereinfacht gesagt Melodie und Rhythmus sehen. Bei Münch strebt beides nach Synthese. Der Rhythmus unterbaut kraftvoll die Melodie. Dagegen bahnt sich nun bei Celibidache etwas wie ein Kampf an. Die rhythmischen Schläge treten mehr hervor, wie in federndem Auftrieb, und die Melodie gewinnt an strömender Intensität. Bei Münch gewinnt das vereinigende Prinzip mehr und mehr Macht. Gestärkt vom Rhythmus tritt die Melodie in die Sphäre des Hymnischen ein, wird sozusagen Stimme eines Volksfestes. Bei Celibidache steigert sich dagegen mehr und mehr das divergierende Prinzip. Der Rhythmus gewinnt gleichsam immer brutalere, gefährlichere Kräfte. Es zuckt wie Blitze in den Schlägen. Die Melodie dagegen erhebt leidenschaftlich Einspruch. Bei beiden Dirigenten ist das Ende dann die Konsequenz aus der ganzen Entwicklung. Bei Münch bändigt die Melodie auch im höchsten Forte noch den Rhythmus. Einen eigentlichen Konflikt gibt es bei ihm nicht. Bei Celibidache mit dem grandios spielenden Stuttgarter Radiosymphonieorchester erfolgt dagegen die Kulmination des Konflikts. Der Rhythmus wird immer schroffer, brutaler und nähert sich der Grenze zwischen Ton und Geräusch. Die Melodie führt dagegen fast schon untergehend, unbeirrt ihren Gesang fort, bis er zerbricht. Die Bilanz der beiden Aufnahmen. Münch zeigt sich in dem Stück beseelt von der Idee der Versöhnung der beiden widerstreitenden Sphären. Und das ist das Wahre und Schöne an seiner Interpretation. Es gibt zuweilen einen hymnischen Ton. Es wird orgiastisch das Ziel erstrebt, ein Ziel, das weit über das Musikalische hinausgeht. Aber musikalisch realisiert er das dadurch, dass er die Extreme leicht nivelliert und weder die gefährliche Gewalt des disziplinierenden Rhythmus noch den Freiheitsdrang der Melodie ganz erfasst. Und das ist vielleicht das Bedenkliche an dieser Aufnahme. Celibidache dagegen sieht mehr das Recht jeder Seite des, wenn man so will, Gesetzes, hier wäre das der Rhythmus, und der Freiheit, hier wäre das die Melodie. Und das fasst er so radikal auf, dass er die auch von ihm anvisierte Versöhnung ganz in die Ferne rückt. Das gleichzeitige Recht des Antinomischen führt bei ihm zur Explosion. Und so scheint er mir noch tiefer in das Wesen dieses merkwürdigen Werkes eingedrungen zu sein. Indem er die widerstreitenden Kräfte, jede für sich, ganz ernst nimmt und keine vor der anderen zurückweichen lässt, rückt er erst ins Blickfeld, was wirklich Versöhnung hieße. Hören Sie abschließend das Radiosymphonieorchester Stuttgart unter Sergio Celibidache mit dem Bolero von Maurice Ravel.